بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بجنة نعم الله صلى الله عليه وسلم ونعمات شكاته وفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Wir beginnen bei Idhnillah subhanahu wa ta'ala heute an der Stelle, an der wir letztes Mal aufgehört haben, nachdem wir letztes Mal uns das Vorwort des Übersetzers und auch das Vorwort von Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala angeschaut haben. Beginnen wir mit der Lesung des eigentlichen Textes. Und ihr seht am Text selbst, barakallahu fikum, wir haben den Text immer in arabischer im Original und auch in deutscher Sprache. Und da die Sitzung auf Deutsch gehalten wird, sparen wir uns den arabischen Text und somit die Hälfte der Zeit. Und gleichzeitig sehen wir, es gibt Überschriften, die der Imam gesetzt hat, die lesen wir. Und auch den deutschen Hadith lesen wir. Was wir weglassen, ist das, was nicht der Imam selbst gesagt hat. Also das heißt, wir lassen weg zum Beispiel die Einstufung des Hadithes, das seht ihr vor euch, könnt ihr selbst sehen. Und was wir auch nicht erwähnen, ist die Quellen, die weiterführenden Quellen, also das heißt, wo der Hadith sonst noch zu finden ist. Das kann man ja selbst lesen und nachschauen, inshallah ta'ala. Beginnen wir mit dem ersten Hadith. Unsere Zeit machen wir zwischen Maghrib und Isha heute, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, je nachdem, wie weit wir kommen. Und noch einmal zur Erinnerung, uns geht es darum, die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal gelesen zu haben und auch verinnerlicht zu haben. Und sollte es Unklarheiten geben oder irgendwelchen Nutzen geben, das zu kommentieren, dann werde ich das dementsprechend kommentieren, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Beginnt im ersten Hadith. Al-Mughira ibn Shu'bah berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, die Überschrift, erste Kapitel lautet die Reinheit. Und das erste Unterkapitel lautet, beim Verrichten der Notdurft allein sein. Und wir haben ja gesagt, dass ein Sunna-Werk sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass es sich meistens bei den Hadithen um Hadithe relevant für den Fiqh handelt. Und dementsprechend haben sie auch die Gelehrten die Kapitel in den Sunna-Werken nach der gleichen Reihenfolge geordnet wie auch in den Fiqh-Büchern. Und dementsprechend hat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala auch zuerst mit den Hadithen über At-Tahara, über die Reinheit angefangen. Er sagte Al-Mughira ibn Shu'bah, also eigentlich, wenn wir im Original lesen würden, noch einmal zur Erinnerung, zwischen Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind ja viele Menschen und die hat er auch alle erwähnt. Also wenn wir uns den ersten Hadith anschauen, dann im Arabischen, falls jemand von euch das Arabische lesen kann, dort sagt er, mir hat Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi erzählt, er sagte, mir hat Abdul Aziz ibn Muhammad berichtet oder erzählt über Muhammad ibn Amr und dieser wiederum über Abu Salama und dieser wiederum über Al-Mughira ibn Shu'bah. Und Al-Mughira ibn Shu'bah ist der Sahabi und da beginnt der deutsche Text. Ja, das heißt praktisch, im Deutschen ist diese Überlieferungskette weggelassen und die entscheidend ist eigentlich für die Hadith-Gelehrten, aber für unsere Zwecke ist sie nicht entscheidend, deswegen wurde sie auch dementsprechend weggelassen. Und es wird immer derjenige erwähnt, das ist die Regel, derjenige wird erwähnt, der die Geschichte letztendlich erzählt. Das ist in diesem Fall der Sahabi Al-Mughira ibn Shu'bah. Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich weit von den Leuten zu entfernen pflegte, wenn er zum Abort ging. Jabir ibn Abdullah berichtet radiallahu anhu, dass sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er zum Verrichten seiner Notdurft ins Freie ging, so weit entfernte, dass ihn niemand mehr sehen konnte. Dabei aus diesen Hadithen haben die Gelehrten unter anderem abgeleitet, wie man sich bei der Notdurft verhalten hat und dass es letztendlich darum geht, dass man nicht gesehen wird, dass die Aura nicht gesehen wird. Und deswegen, wenn man sich nicht weit entfernt, sondern sich in ein Toilettenhaus begibt, wodurch man nicht gesehen wird, hat man natürlich auch den Sinn dieses Hadithes umgesetzt. Zweites Unterkapitel, einen geeigneten Ort zum Urinieren suchen. Ein Sheikh sagte, als Abdullah ibn Abbas nach Basra kam, erzählte er Hadithe über Abu Musa. Dann schrieb Abdullah an Abu Musa einen Brief indem er ihn über ein paar Dinge befragte. Daraufhin schrieb ihm Abu Musa zurück: Ich war eines Tages mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen. Er sallallahu alaihi wasallam wollte dann urinieren und ging zu einem ebenen Ort am Fuße einer Mauer. Dort urinierte er und sagte danach: Wenn jemand urinieren will, soll er einen geeigneten Ort wählen. In diesem Hadith ist der Hinweis auf den ebenen Ort. Da finden wir eine Fußnote. Der Übersetzer sagte: Gemeint ist ein Boden, der so beschaffen ist, dass der Urin nicht auf die urinierende Person zurückspritzt. Und das kennen wir auch aus anderen Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass eben der Muslim sich reinzuhalten hat und darauf zu achten hat, dass er auch nicht verunreinigt wird. Denn das kann schwerwiegende Folgen haben, unter anderem die Gültigkeit des Gebetes. Denn du musst ja für dein Gebet dich sowohl innerlich als auch äußerlich reinigen. Und zur äußeren Reinigung gehört eben die drei Dinge des Körpers, der Kleidung und des Gebetsplatzes. In diesem Hadith natürlich haben wir auch den Hinweis darauf, dass die Menschen damals sich über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam informiert haben, unter anderem auf dem Weg der Briefe, wie aus diesem Hadith deutlich wird. Was man beim Betreten des Aborts sagt. Anas ibn Malik sagte: Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Abort kam, sagte er, gemäß der Überlieferung von Hammad: O Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Und in der Überlieferung von Abdul Warith heißt es: Ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satan. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, übrigens, wenn wir den Namen eines Sahabi lesen oder den des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sprechen wir das entsprechende Bittgebet, egal ob der Abu Dawud rahimahullah ta'ala das an dieser Stelle gesagt hat oder nicht gesagt hat. Und die Gelehrten der Hadith-Überlieferungen sagen, wenn man radiallahu anhu oder sallallahu alaihi wasallam hinzufügt, dann ist das keine Hinzufügung in die Überlieferung, sondern es gehört zum Adab dazu. Das heißt, auch wenn er das mal nicht gesagt hat, dürfen wir das trotzdem hinzufügen. Im Arabischen, wir möchten ja auch den arabischen Wortlaut dieses Bittgebetes lernen, wenn wir den Abort betreten. Weiter heißt es auf Arabisch: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. In der einen Version, wie er gesagt hat, weil Abu Dawud überliefert diesen Hadith über zwei verschiedene Überlieferungsketten. Das heißt, entweder du sagst: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, oder du sagst: A'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, du sagst, beim ersten sagst du: Allahumma inni, das heißt: O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satanen. Und im anderen Wortlaut sagst du: Ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satanen. Beides ist überliefert. Und auch wenn man es anders sprechen würde, ist nicht das Problem. Hauptsache man sucht Zuflucht vor den männlichen und weiblichen Satanen. Das ist die Sunna. Und am besten ist natürlich immer, dass man sich an den überlieferten Wortlaut hält. Aber wenn man es anders sagen würde, also wenn einer zum Beispiel sagen würde: Ich sage A'udhu billahi ar-Rahman ar-Rahim min al-Khubthi wal-Khaba'ith, dann hätte er ebenfalls diesen Hadith des Propheten a.s. umgesetzt. Aber wir sagen immer: Al-Waridu afdalu min ghayr al-Warid, das heißt, Überliefertes ist besser als nicht Überliefertes. Abu Dawud sagte, Shu'bah hat ihn über Abdul Aziz wie folgt überliefert: O Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Das heißt auf Arabisch: A'udhu billah. Entschuldigung, Allahumma inni a'udhu bik. Allahumma inni a'udhu bik. Das ist eine andere Version. Einmal sagt er: Ich suche Zuflucht bei Allah. Schaut euch die Genauigkeit des Imam an, rahimahullah ta'ala. Das heißt, offensichtlich gab es mehr als eine Sitzung, in der er diesen Hadith überliefert hat. Einmal mit diesem Wortlaut, einmal mit dem anderen Wortlaut. Wuhayb sagte: Dann soll er bei Allah Zuflucht suchen. Dann soll er bei Allah Zuflucht suchen. Das heißt auf Arabisch: فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ. Das ist auch interessant, weil hier hat er sozusagen einfach nur den Inhalt überliefert und nicht, was man genau sagt. Das hat den Vorteil, dass, wie ich vorhin gesagt habe, egal welche Version man sagt, alles ist unter dieser Aussage, ist in dieser Aussage enthalten. Ne? Wenn man sagt: Suche Zuflucht bei Allah, wie er das macht, Hauptsache er macht es auf eine entsprechende Art und Weise, um diesen Hadith zu erfüllen. Al-Hasan ibn Amr, das heißt As-Sadusi, طبعا wenn der Abu Dawud sagt, das heißt As-Sadusi, das heißt, das bedeutet was? Das bedeutet nicht, sein Lehrer oder der Lehrer seines Lehrers hat das gesagt, sondern das ist eine Hinzufügung von ihm selbst. Ja. Er will dir sagen, gemeint ist der so und so. Das ist eine Feinheit. Aber wenn er gesagt hätte direkt As-Sadusi, dann hätte sein Lehrer das auch so gesagt. Aber das ist hier nicht der Fall. Al-Hassan ibn Amr, das heißt As-Sadusi, sagt, erzählte, Waqi' erzählte diesen Hadith über Shu'bah, über Abdul Aziz, das ist der Sohn von Suhaib, über Anas. Er sagte, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Allahumma inni a'udhu bik. Shu'bah sagte einmal, a'udhu billah, ich suche Zuflucht bei Allah. Ihr seht diese ganzen verschiedenen Versionen. Was entnehmen wir daraus? Dass eben die Überlieferer und auch so verstanden haben, dass irgendeine Version, wodurch du Zuflucht suchst bei Allah, subhanahu wa ta'ala, ähnlich auch beim Lesen des Koran Karim. Also Allah azza wa jalla sagte ja, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn du den Koran vorhast zu lesen, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Okay? So wie diese Zufluchtsname aussieht, ob du sagst, Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim oder a'udhu billahi min ash-shaytan oder ob du sagst, Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min ash-shayatin oder wie auch immer du sagst, all das ist beinhaltet in dieser Aussage. Und auch hier gilt wieder, überliefert, das ist allerdings besser. Warum? Weil durch das Überlieferte erfüllst du zwei Dinge. Erstens die Umsetzung der Anordnung und zweitens die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zayd ibn Arqam berichtet über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte, an diesen Aborten halten sich die Dschinn und Satane auf. Wenn jemand also zum Abort kommt, soll er sagen, ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satanen. A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Aus diesem Hadith entnehmen wir den Sinn und Zweck des Ganzen, weil eben sich an diesen Aborten die Satane und die Jinn aufhalten. Und durch dieses Dua, wie wir aus einem Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu erfahren, verhinderst du, dass sie auch deine Aura sehen können. Und aus diesem Hadith entnehmen auch manche Imame, dass es verboten ist, am Abort länger zu verweilen, als man eigentlich braucht, oder zumindest, dass es makruh ist. Aber manche haben tatsächlich daraus ein Verbot abgeleitet. Im vierten Unterüberschrift heißt es, es ist verhasst, sich zur Verrichtung der Notdurft in Richtung Qibla zu wenden. Hier geht es also in diesem Kapitel jetzt darum, dass es makruh ist, sich in Richtung Qibla zu wenden, während man sein großes oder kleines Geschäft verrichtet. Abdurrahman ibn Yazid sagte, jemand sagte zu Salman, gemeint natürlich Salman al-Farisi, radiallahu anhu, euer Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagen wir von uns aus, auch wenn es da nicht steht, aber natürlich hat er, es geht ja darum, dass es nicht Muslim gesagt hat. Ne? Euer Prophet hat euch ja alles beigebracht, sogar wie man seine Notdurft verrichtet. Er antwortete, jawohl, er hat uns verboten, uns während wir die große oder kleine Notdurft verrichten, in Richtung Qibla zu wenden, uns nach der Notdurft mit der rechten Hand zu reinigen und uns mit weniger als drei Steinen zu reinigen oder mit Tierkot oder Knochen. Also hier geht es darum, dass ein Nicht-Muslim, ein Kafir, sich sozusagen lustig gemacht hat über die Religion von Salman al-Farisi, radiallahu anhu, so nach dem Motto, wie heißt es, eure Religion ist, wie heißt es, kümmert sich um zu viele Detailfragen, sogar hat euer Prophet euch nicht mal die Freiheit gelassen, wie ihr eure Notdurft verrichten könnt. Und Salman al-Farisi hat eben geantwortet mit voller Überzeugung und Stolz auf seine Religion, jawohl, das ist auch tatsächlich der Fall und wir sind auch stolz darauf, dass unsere Religion nichts in unserem Leben an Situationen ausgelassen hat, ohne uns zu sagen, wie wir uns zu verhalten haben, denn dadurch sind wir ja gottergebene Diener Allahs Azza wa Jalla. Wenn du nur 5 Gebete pro Tag hättest und alles andere im Leben machst du, wie du willst, dann bist du ein Diener Allahs während dieser 5 Gebete. Aber wenn du ihn zu jedem Zeitpunkt eine Anordnung hast, wie du dich verhalten kannst, zu jedem Zeitpunkt kannst du Wudu haben, zu jedem Zeitpunkt kannst du Allahs gedenken und so weiter und so fort, hast du die Möglichkeit, deine Dienerschaft Allah gegenüber viel besser unter Beweis zu stellen. Deswegen sagt er, jawohl, er hat sich da nicht irgendwie kleinkriegen lassen und sich dafür geschämt, dass seine Religion ihm sogar beigebracht hat, wie er sich zu reinigen hat. Denn andere Menschen, Gott bewahre, in dieser Zeit damals, haben sich vielleicht gar nicht einmal gereinigt. Und bis zur heutigen Zeit gibt es Menschen, die sich nicht reinigen, nachdem sie ihr Geschäft verrichtet haben. Wie man sieht, auch in vielen Toiletten heutzutage, bei diesen Toiletten, bei denen die Leute stehen, sie verrichten ihr Geschäft, urinieren, ohne ihr Geschäftssaal zu waschen. Das ist eine Realität. Oder vielleicht sogar viele von ihnen waschen sich auch nicht einmal die Hände. Aber die Religion hat sich nicht nur darum gekümmert, wie man sich innerlich reinigt vor dem Schirk, sondern auch, wie man sich äußerlich reinigt vor unangenehmen Gerüchen und unangenehmen Angelegenheiten, weil auch die anderen Menschen ein Anrecht auf dich haben, wenn sie dir verkehren. Jawohl, er sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, uns, während wir die große oder kleine Notdurft verrichten, in Richtung Qibla zu wenden. Das ist natürlich der Grund des Hadithes, warum der Abu Dawud rahimahullah ta'ala diesen Hadith erwähnt hat. Und aus diesem Verbot haben manche Gelehrte rahimahullah ta'ala abgeleitet, dass es tatsächlich haram ist. Und andere Imame, wie anscheinend Abu Dawud, dass es makruh ist. Und das ist kein Widerspruch, denn wenn ich dir etwas verbiete und dir sage, mach das nicht, und das ist wichtig, dass man das auch nicht verwechselt, nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich bin doch eindeutig verboten. Moment, verboten heißt nicht haram. Jemandem etwas zu untersagen heißt nicht, dass es haram ist. Kann sein, ich untersage es dir, weil ich dir das empfehle. Ja, kann sein, und es kann auch sein, dass ich dir etwas untersage, etwas verbiete, weil dich dafür bestrafen werde, wenn du es trotzdem machst. Das ist beides möglich. Und deswegen nicht jedes Verbot automatisch bedeutet, dass es auch wirklich haram ist. Er sagte, jawohl, er hat uns verboten, uns, während wir die große oder kleine Notdurft verrichten, in Richtung Qibla zu wenden. Und aus diesem Verbot, sich in Richtung Qibla zu wenden, während man sein Geschäft verrichtet, entnehmen wir auch den allgemeinen Respekt, den wir gegenüber dieser Richtung zu bewahren haben. Deswegen gehört es zum Anstand, dass man auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat, dass man nicht, wenn man spuckt, dass man Richtung Qibla spuckt, und wenn man während dem Gebet das machen muss, dann macht man das eben vor seine Füße oder eben links von sich, wenn dort niemand steht, oder am besten in ein Taschentuch hinein oder in das eigene Kleidungsstück, aber nicht in Richtung Qibla. Und als er einmal gesehen hat, alayhi salatu wasalam, wie jemand an der Wand, also in Richtung Qibla, die Frontwand, seine Nase gereinigt hatte, hat er eben das als Sünde bezeichnet und gesagt, dass es eine, die Tilgung dieser Sünde besteht darin, das wieder zu entfernen. Und allgemein, das können wir auch daraus ableiten, dass es auch zum Anstand gehört, dass man nicht seine Füße in Richtung Qibla ausstreckt, genauso wie man auch nicht gerne hätte, dass ein Mensch einem gegenüber die Füße ausstreckt, und andere Angelegenheiten sind alle in dieser Anordnung enthalten. Dann sagt er uns, nach der Notdurft mit der rechten Hand zu reinigen, auch das gehört zu den Anstandsregeln beim Verrichten des Geschäftes, dass man dafür die linke Hand verwendet und nicht die rechte Hand, weil eben, und das leiten wir aus diesem Hadith ab, die rechte Hand oder besser gesagt die linke Hand verwendet wird für Dinge, die unrein sind, mit der rechten Hand begrüßt du die Leute und mit der rechten Hand isst du. Auch hier ist es eine hygienische Angelegenheit, dass man eben seine linke Hand für das eine verwendet und die rechte Hand für das andere verwendet. Und uns mit weniger als 3 Steinen zu reinigen oder mit Tierkot oder Knochen. Weniger als 3 Steinen, weil in der Regel erst mit mindestens, daraus entnehmen wir erst einmal, dass es erlaubt ist, nach der Notdurft sich mit trockenen Materialien wie Steinen oder Papier zu reinigen, und dass man das darf, unabhängig davon, ob man Wasser zur Verfügung hat oder kein Wasser zur Verfügung hat. Das ist unerheblich. Aber wichtig ist, dass eben dieses trockene Material, das wir verwenden, reinigend ist, und wie die Gelehrten auch hingewiesen haben, dass es nicht etwas ist, was islamisch wertvoll ist. Und dass es mindestens 3-mal geschieht, weil in der Regel erst nach dem 3. Mal die Unreinheit auch so weit entfernt ist, dass es religiös gesehen akzeptabel ist. Und deswegen mindestens dreimal. Wobei es hier nicht um drei Steine geht, sondern wichtiger ist dreimal. Deswegen, selbst wenn man einen Stein hätte oder Papier hätte, das man mehr als einmal verwenden kann, wäre das auch in Ordnung. Oder mit Tierkot oder Knochen. Tierkot ist der Hinweis darauf, wenn er Najis ist, dass man eben sich, entweder weil er Najis ist oder weil er nicht reinigt, und es macht keinen Sinn, die Unreinheit zu beseitigen. Also es ist hier eine Voraussetzung für das Material, was wir verwenden, dass es eben Tahir ist, rein ist, gesetzlich rein ist. Und Knochen, weil es eben zu den Sachen gehört, die immateriell wertvoll sind. Und dass es eine Art Respekterweisung ist. Oder weil es eben, dass wenn es Menschenknochen sind zum Beispiel. Oder wenn es, weil es eben die Nahrung der Djinn ist, wie der Prophet in einem anderen Hadith darauf hingewiesen hat. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Ich bin für euch wie ein Vater, der euch etwas beibringt. Wenn also jemand zum Abort kommt, soll er sich nicht in Richtung Qibla wenden, auch nicht mit dem Rücken. Und er soll sich nicht mit der Rechten reinigen. Und er ordnete auch an, dass man sich mit mindestens drei Steinen reinigen soll, und er verbot, sich mit Tierkot oder Knochen zu reinigen. Dieser Hadith sagt inhaltlich dasselbe aus wie der Hadith vorher, aber für den Hadith-Gelehrten ist es erst einmal entscheidend, dass der eine Hadith überliefert wird von Abu Huraira und der andere Hadith eben von Abdurrahman al-Yazid über Salman al-Farisi, radiallahu anhu. Also haben wir zwei verschiedene Hadithe. Ja, sobald der Überlieferer ein anderer ist, haben wir auch einen unterschiedlichen Hadith. Und als zweites eben, hier sehen wir die Fürsorge unseres Propheten, alaihi salatu wassalam, dass er eben für uns ist wie ein Vater. Nein, er ist sogar für uns noch wertvoller als ein Vater, alaihi salatu wassalam. Denn ein Vater bringt uns vielleicht bei, wie wir durch das Leben kommen, aber der Prophet bringt uns bei, alaihi salatu wassalam, wie wir auch durch das Jenseits kommen. Abu Ayyub radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ihr zum Abort kommt, dann wendet euch weder beim Verrichten der großen noch der kleinen Notdurft in Richtung Qibla, sondern in Richtung Osten oder Westen. Dann sagt er, das heißt Abu Ayyub: Als wir nach Großsyrien kamen, fanden wir die Toiletten in Richtung Qibla gebaut vor. Wir wandten uns dann von ihr ab und baten Allah um Vergebung. Dieser Hadith von Abu Ayyub radiallahu anhu beinhaltet natürlich ein paar wertvolle Hinzufügungen, aber ist auch wieder in Bezug auf die gleiche Thematik. Aber es gibt uns die Lösung: Du sollst dich nicht frontal und auch nicht mit dem Rücken Richtung Qibla wenden beim Verrichten der Notdurft, aber vielmehr in Richtung Osten oder Westen. Und taban, das gilt für alle Leute, die bei denen eben die Qibla in Richtung Norden oder Süden ist, oder wenn sie sich in Richtung mit dem Rücken nach Norden oder Süden wenden, dadurch die Qibla antreffen. Das heißt, wie die Leute aus Medina, wo der Prophet a.s.w. in den Hadith auch gesprochen hat. Ansonsten, wenn jemand östlich von der Qibla wäre, ja, dann würde der Hadith genau andersrum lauten. Und dann würde man eben sagen, man soll sich nicht Richtung Qibla wenden, sondern eben Richtung Norden oder Süden. Ja? Und hier sehen wir auch einen Hinweis darauf, dass das wortwörtliche Verständnis eines Hadithes manchmal absolut sinnlos ist, wenn man weiß, dass es nicht um das Wortwörtliche geht. Und es geht hier einfach darum, dass man sich nicht Richtung Qibla wendet. Wenn man sich in Medina in Richtung Osten oder Westen wendet, dann ist das fast, kann man sagen, 90 Grad. Aber es reicht eine leichte Abweichung aus. Es reicht eine leichte Abweichung von der Qibla aus, sodass man sich von ihr abgewendet hat. Also wenn die Qibla zum Beispiel im Süden ist und man wendet sich, oder hier bei uns zum Beispiel ist die Qibla Südost ungefähr, ja, dann reicht es aus, wenn man sich Richtung Osten wendet oder Richtung Süden wendet, und schon hat man also eine andere Richtung eingenommen. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum der Ansicht waren, dass dies verboten ist, dass dies haram ist, Warum? Weil er gesagt hat, als wir dann nach Großsyrien kamen, Großsyrien ist der Ascham, ja, also nicht Syrien alleine, sondern beinhaltet noch Philistin und das heutige Jordanien und Libanon und diese Länder. Und dieses Gebiet hieß alles Ascham. Allerdings ist der Begriff Ascham auch speziell für Damaskus. Also wenn man sagt, als ich in Ascham ankam, meint man auch oft nicht dieses ganze Gebiet, sondern konkret die Stadt Damaskus auf Arabisch, Dimaschk. Er sagte, als wir dann dort ankamen, fanden wir vor, dass die Toiletten in Richtung Qibla gebaut waren. Das heißt also, wir haben einen Fehler begangen, eine bestimmte Zeit lang, und wir wandten uns dann von dieser Sache ab und baten Allah Azza wa Jal um Vergebung. Vielleicht was ist ein Hinweis darauf, manche haben daraus verstanden, dass es verboten ist, aber diese Beweisführung ist nicht wirklich also standfest. Ja? Warum? Weil es geht ja hier um die vergangene Zeit, die früher gemacht worden ist. Und wenn jemand nicht gewusst hat, dass etwas haram ist und hat das begangen, dann wie können wir ihn dafür zur Rechenschaft ziehen? Das heißt also hier, das Bitten um Vergebung ist eher eine Art, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern, auch wenn man keine Sünden hat. Denn du machst ja auch, du sagst ja auch nicht, Astaghfirullah, dreimal nach dem Salah, nur weil du Sünden hast. Ja, selbst wenn du keine Sünden hättest, würdest du es auch sagen. Und der Beweis dafür ist unser Prophet, والسلام, der keine Sünden hat, beziehungsweise Allah hat ihm ja alle Sünden vergeben, die vergangenen und die zukünftigen, wie er sagt in Surat al-Fath. Und er hat trotzdem Allah um Vergebung gebeten. Deswegen, wenn man Allah um Vergebung bittet, obwohl man keine Sünden hat, dann, wie Imam Nawawi sagte, rahimahullah ta'ala, wird es einem angerechnet an Rangstufen. Und letztendlich sind das Hasanat, die man bekommt, weil das Sagen von Astaghfirullah, so, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung, ist ja ein Dua und ist ein Ausdruck des Tawhid und ist ein Ausdruck dafür, dass du überzeugt bist, dass niemand die Sünden vergibt, außer Allah Azza wa Jal. Insofern lebst du deine Aqida und deinen Glauben aus. Dann kommt noch hinzu, dass natürlich die Aussage eines Sahabi ist und das Mawquf ist. Im nächsten Hadith, im 10. Ma'qil ibn Abi Ma'qil al-Asadi sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns verboten, uns beim Verrichten der kleinen und großen Notdurft in Richtung der beiden Qibla zu wenden. In diesem Hadith haben wir ein Zusatz und dieser ist natürlich problematisch und widerspricht allen anderen Überlieferungen, denn es geht hier die ganze Zeit über die Qibla, und damit meinen wir die erste und letzte Qibla der Muslime, über die Kaaba. Aber zwischendurch wissen wir, gab es ja eine andere Qibla, und zwar die, nach der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Und diese ist hier auch gemeint. Das heißt, sowohl die Qibla nach Mekka als auch nach Jerusalem. Und dieser Hadith widerspricht den vorausgegangenen authentischen Überlieferungen alle. Deswegen handeln wir auch nicht danach. Marwan ibn al-Asfar sagte, ich sah Ibn Umar, wie er sein Kamel in Richtung Qibla niederknien ließ. Dann setzte er sich hin und urinierte in deren Richtung. Da sagte ich, Abu Abdurrahman, ist dies nicht verboten worden? Er antwortete, doch, dies ist verboten, aber nur, wenn man im Freien ist. Wenn aber zwischen dir und der Qibla etwas ist, das dich abschirmt, ist es unbedenklich. Dieser Hadith ist der letzte Hadith dieses Unterkapitels von Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, und mit dem er dieses Unterkapitel abschließt, weil hier geht es um eine andere Thematik. Und zwar, nachdem wir wissen, dass der Prophet a.s.w. das Verrichten der Notdurft durch den Qibla mit frontal oder mit dem Rücken verboten hat, stellt sich die Frage, gilt diese Angelegenheit nur im Freien oder gilt sie auch innerhalb von Gebäuden? Denn die meisten Aborte oder Toiletten, wie wir sie heute kennen, sind ja innerhalb von Gebäuden situiert. Und er sagt dir als Antwort, dass Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma einmal sein Kamel hat niederknien lassen und dann hat er sein Geschäft in Richtung des Kameles verrichtet, obwohl das Kamel obwohl das Kamel in Richtung Qibla niederkniet war. Also beziehungsweise Abdullah ibn Umar wandte sich in Richtung Qibla und zwischen ihm und der Qibla war dieses Kamel niedergekniet. Und er sagt dir, nein, gemeint ist mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn es außerhalb eines Gebäudes ist, also im Freien und nicht innerhalb eines Gebäudes. Und dementsprechend sagen manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, dass sich das Verbot nur auf das Freie, auf die Situation im Freien bezieht und nicht innerhalb des Gebäudes. Und andere Gelehrte machen keinen Unterschied zwischen dem Freien und innerhalb eines Gebäudes. Und sie sagen, die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam machen keinen Unterschied. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr euer Geschäft verrichtet, dann verrichtet es nicht in Richtung Qibla, sondern entweder in Richtung Westen oder Osten. Und da hat darin keinen Unterschied gemacht zwischen dem einen und dem anderen. Und deswegen machen sie auch keinen Unterschied zwischen. Das ist eine Art, weil du könntest dich ja fragen, ist das nicht ein Widerspruch zu den Hadithen vorher? Ja, es ist in erster Linie ist ein Widerspruch. Und die Frage ist, wie klärt man ihn? Entweder du sagst, ich ziehe die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor, weil Marfu Hadithe vor Mawquf Hadithe gehen. Oder du sagst, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt für alle Situationen, außer für die Situation, wenn man innerhalb eines Gebäudes ist oder zwischen einem und der Qibla etwa ein Gegenstand ist. Das heißt, ich mache diesen Hadith zu einer Ausnahme. Das nennt man eben Takhsis. Beide Begründungen gibt es und die Gelehrten eben haben unterschiedliche Gewichtungen für diese Begründung und kommen dementsprechend zu unterschiedlichen Urteilen. Ich will damit sagen, dass die Gelehrten beide Ansichten kennen, bei alle Hadithe diesbezüglich, und trotzdem kommen sie zu unterschiedlichen Ansichten, weil eben die Grundregeln, die sogenannten Usul, auf denen sie diese Angelegenheiten aufbauen, unterschiedlich sind. Und dann kommt man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dann sagt Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, fünftes Unterkapitel, die diesbezügliche Erlaubnis. Ar-Rukhsatu fi dhalik. Abdullah ibn Umar sagte, radiallahu anhuma, taban, hier sagen wir nicht anhu alleine, sondern sagen meistens anhuma. Der Unterschied ist im Deutschen, anhu würde bedeuten, möge Allah mit ihm zufrieden sein, aber Abdullah ibn Umar heißt ja was? Abdullah ibn Umar heißt Abdullah, der Sohn von Umar. So. Und Umar ist ibn Khattab, er war ja auch ein Sahabi. Und da du ja beide erwähnst, solltest du dann auch besser lieber sagen, radiallahu anhuma, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Das hat auch den großen Vorteil, gerade bei manchen Sahaba, von denen die Leute nicht wissen, dass ihr Vater auch ein Sahabi war, ja? Wie zum Beispiel Abdullah ibn Amr ibn al-As, da sollte man auch immer radiallahu anhuma sagen, denn dann weiß der Zuhörer sofort, dass sowohl er ist ein Sahabi als auch sein Vater. Also hier Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte, ich stieg auf das Dach des Hauses, da ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf zwei Ziegel, da sah ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf zwei Ziegelsteinen in Richtung Jerusalem sitzen und er war dabei, seine Notdurft zu verrichten. Dieser Hadith ist jetzt von der Argumentation her viel stärker als der vorangegangene. Warum? Naja, weil beim Vorangegangenen sagt Ibn Umar seine Meinung. Richtig? Und durch diesen Hadith sagt er sozusagen, als würde er dir sagen, jetzt weißt du, woher ich meine Meinung habe. Denn meine Meinung habe ich daher, dass ich den Propheten a.s. das selbst habe machen sehen. Ja? Und zwar, ich stieg auf das Dach des Hauses, da sah ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf zwei Ziegelsteinen Richtung Jerusalem sitzen und er war dabei, seine Notdurft zu verrichten. Dieser Hadith ist, aus dem entnimmt man, dass es eben um die Situation innerhalb eines Hauses ging, ja, weil er eben auf das Dach eines Hauses stieg. Und das heißt, es war innerhalb der Stadt und da waren außen herum, überall waren logischerweise irgendwelche Mauern oder Bauwerke oder was auch immer. Und Nummer zwei, geht es um Richtung Jerusalem. Und warum Jerusalem? Naja, weil Jerusalem war eben nördlich von Medina. Ja. Deswegen, es geht nicht um die Qibla von Jerusalem, sondern es geht darum, dass wenn du dich in Jerusalem nach Jerusalem wendest, dann bist du mit dem Rücken in Richtung Kaaba und das ist ja beides verboten worden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, aus diesem Hadith haben manche Gelehrte Verses gesagt, wir können nicht ableiten daraus, dass es grundsätzlich erlaubt ist, innerhalb eines Gebäudes sich in Richtung Qibla mit dem Rücken oder frontal zu wenden. Warum? Weil es hier nur um Jerusalem geht und in dem, weil es geht hier darum, dass er sich in Richtung Jerusalem gewandt hat. Das heißt, mit dem Rücken Richtung Qibla, also sagen sie, nehme ich nur die Rückseite aus und nicht die Frontseite. Ja? Und sie sagen der anderen Ansicht, mit welchem Argument nimmt ihr beide Situationen raus, frontal und mit dem Rücken? Dieser Hadith nimmt nur die eine Sache aus und ansonsten bleibt es beim allgemeinen Hadith. Hier sehen wir die unterschiedlichen Sichtweisen, ja? Weil du kannst aus diesem Hadith ableiten und sagen, grundsätzlich ist es innerhalb eines Gebäudes unproblematisch. Oder du sagst, nein, das gilt nur, wenn man sich mit dem Rücken Richtung Qibla wendet. Das ist praktisch noch, diese Personen, die Gelehrten, die das so sehen, haben noch genauer auf diesen Hadith geschaut und die Ausnahme nicht zu sehr verallgemeinert, wie man sagt. Und hier sehen wir, dass die gleichen Gelehrten sich auf die gleichen Hadithe stützen, aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist normal und ist auch wichtig zu wissen, denn dadurch lernen wir, auch zu verstehen, warum andere Gelehrte andere Ansichten vertreten. Jabir ibn Abdullah sagte, der Prophet Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns verboten, uns während des Urinierens in Richtung Qibla zu wenden. Dann sah ich ihn ein Jahr vor seinem Tod, wie er sich in diese Richtung wandte. Auch aus diesem Hadith kann man zum Beispiel ableiten, lässt sich zum Beispiel ableiten, dass diese Angelegenheit aufgehoben worden ist und nicht mehr gilt. Oder es lässt sich aus diesem Hadith ableiten, oder man kann unter diesem Hadith verstehen, dass das für den Propheten sallallahu alaihi wasallam speziell gilt und nicht für alle anderen Menschen. Es gibt Regelungen, die alleine auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zutreffen, das wissen wir, wie zum Beispiel das Heiraten von mehr als vier Frauen ist eine Angelegenheit, die nur für ihn gilt, alleine alayhi salatu wassalam, oder dass er heiraten darf ohne Mahr, indem die Frau sich selbst ihm sozusagen schenkt, ohne eine Brautgabe zu verlangen. Das sind Angelegenheiten, die gelten nur für ihn speziell alayhi salatu wassalam und können nicht auf andere übertragen werden. Aber man muss vorsichtig sein beim Lesen von Hadithen und nicht sagen, hier ist doch ganz klar der Beweis, dass eben diese Regel nicht mehr gilt. Also da muss man sehr vorsichtig sein, bevor man anfängt zu sagen, das ist doch ganz klarer Beweis für das und das und das. Warum? Weil die Gelehrten alle möglichen Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen und hier ist eben ein Widerspruch oder diese Thematik ist ein Paradebeispiel für einen Widerspruch zwischen einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam und einer Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Richtig? Und die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn der Prophet etwas anderes sagte, als er getan hat, alaihi salatu wassalam. Und die Frage ist das überhaupt relevant, dass er ihn vor seinem Tod hat gesehen, wie er das gemacht hat? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wann hat er denn die andere Aussage getroffen? Hier heißt es ja, ein Jahr vor seinem Tod. Kann sein, dass er das Verbot, dass man nicht in Richtung Qibla sich wenden darf, in den letzten 6 Monaten seines Todes gesprochen hat. Ja? Das heißt, also muss man vorsichtig sein, solche Sachen zu schnell abzuleiten. Was wir auch in Erwägung ziehen müssen, dass unser Prophet ﷺ ist ein Mensch. Er sagte selbst ﷺ, innama ana basharun mithlukum, ich bin ein Mensch genauso wie ihr. Ansa kama tansaun, ich vergesse genauso wie ihr vergesst. Ja? Und deswegen gehört es nicht zur Aqida eines Muslims, dass er glaubt, dass der Prophet wie ein Roboter ist, der sozusagen gesteuert ist und keinen eigenen freien Willen hat. Nein, unser Prophet ist ein Mensch. Der Unterschied ist eben, dass er ein Prophet ist, ein Gesandter Allahs ist, der, wenn er etwas vergisst oder einen Fehler macht, Allah Azza wa Jal ihn darauf hinweist, auf die Sache, die er gemacht hat, wie zum er selbst oder die anderen um ihn herum, wie zum Beispiel, als der Prophet a.s.w. einmal statt 4 Raka'a nur 2 Raka'a verrichtet hat, im Zuhur oder Asr-Gebet, im berühmten Hadith von Abu Huraira, und dann hat er das Gebet beendet. Und danach hat ihm jemand darauf hingewiesen, Dhul Yadayn, hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, Ist das Gebet etwa verkürzt worden oder hast du vergessen? Ja, das weißt du auch, wenn es Sahabi hatte kein Problem damit zu glauben, dass ein Mensch, auch wenn er Prophet ist, vergessen kann. Weil er ist ein Mensch, deswegen. Wenn du sagst, er vergisst nicht, das ist eine göttliche Eigenschaft. Ja. Also wenn man glaubt, der Prophet also vergisst nicht, da hat er immer eine göttliche Eigenschaft zu ihm. Denn Allah sagte, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Das heißt, dein Herr vergisst nicht. Und das ist eine göttliche Eigenschaft, keine menschliche Eigenschaft. Und dann der Prophet a.s. hat ihm das auch nicht übel genommen, hat auch nicht zu ihm gesagt, hat ihm nicht übel genommen, hat ihm nicht gesagt, wie kannst du mir vorwerfen, dass ich etwas vergessen könnte oder sowas in der Richtung. Weil andere Leute würden eventuell sagen, das ist eine Art Erniedrigung für den Propheten, sallallahu alaihi, Intiqas oder was weiß ich. Das ist alles natürlich vollkommen unrealistisch und vollkommen unwissenschaftlich. Realistisch ist, dass der Prophet ein Mensch ist und das Vergessen unterschiedliche Ursachen haben kann. Ja? Einfach die Tatsache, dass man Mensch ist, deswegen vergisst man. Aber Vergessen kann auch zurückzuführen sein auf Sünden, die man begeht. Ja? Das kannst du in Bezug auf den Propheten ausschließen, dass er absichtlich sich seinem Herrn widersetzt. Ja? Oder Vergessen kann auch damit zu tun haben, dass man nicht wiederholt. Also wenn du etwas auswendig und nie wieder wiederholst, dann vergisst du. Das ist, dein Herrn ist einmal so erschaffen worden. Ja? Und dass es für den Propheten in Bezug auf den Koran Karim nicht gilt, ist ein spezieller Fall, weil wir einen Beweis dafür haben. Sanuqri'uka fala tansa illa masha'Allah. Das heißt, wir werden dir vorlesen, du wirst nicht vergessen, außer dem, was Allah will. Das ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Warum? Weil der Prophet soll ja die Botschaft überbringen. Und wenn er vergisst was vom Koran, das wäre fatal. Dann wäre es ein fast ein Argument für die Leute zu sagen, wir vertrauen nicht jemandem, der nicht einmal die Botschaft richtig überbringen kann. Richtig? Das hat damit nichts zu tun und kann nicht verallgemeinert werden. Allah Azza wa Jalla weiß am besten Bescheid. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man nicht zu voreilig etwas machen darf. Und dann sagt er, nachdem er ihn gefragt hat, ist das Gebet gekürzt worden oder hast du vergessen? Und sagt er, weder noch. Dann sagt der andere zu ihm, okay, du hast vergessen. Ja, Bel Nasid sagt, doch, du hast vergessen. Und was macht er dann? Er sagt nicht, wie kannst du mir widersprechen? Ich habe dir doch gesagt, ich bin doch der Gesandte Allahs. Wie kannst du? Nein, er hat ihn, weil er redet ja als Mensch. Er hat nicht eine Offenbarung bekommen, hat ihm gesagt, wie kannst du mir widersprechen? Sondern er hat ihm gesagt, nein, ich habe nicht vergessen. Wenn sie sich mit anderen Leuten fragte, hat er recht? Sie sagten, ja, er hat recht. Das war's. Er geht zurück zu seiner Stelle, wo er gebetet hat, macht zwei Rak'a und macht zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen. Das ist die Art und Weise, wie wir an ihn zu glauben haben. 6. Unterkapitel, wie man sich beim Verrichten der Notdurft entkleidet. Dabei geht es darum, dass beim Verrichten der Notdurft entkleidet man sich, dadurch wird die Aura ersichtlich und die Frage stellt sich, wann soll man das machen? Denn man soll ja möglichst wenig Möglichkeiten anderen Menschen geben, sodass sie eventuell von einem die Aura versehentlich sehen könnten. Deswegen sagte Ibn Umar radiallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Kleid zum Verrichten der Notdurft erst hob, wenn er sich dem Boden genähert hatte. Abu Dawud sagte, Abdus Salam ibn Harb hat dies über Al-A'mash, über Anas ibn Malik überliefert, doch diese Überlieferung ist daif. Das heißt, wir haben also hier zwei Überlieferungsketten bis zu Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma. Die eine hat Abu Dawud für unauthentisch erklärt, aber das bedeutet nicht, dass die andere ebenfalls unauthentisch ist, sondern er redet hier über den Sanad, das heißt Überlieferungskette. Ansonsten inhaltlich haben wir das hier in diesem Hadith bestätigt bekommen. Und dieser Hadith weist darauf hin, hier geht es um die Situation, dass man im Freien sein Geschäft verrichtet. Und wenn man im Freien sein Geschäft verrichtet, dann gibt es ja keinen Ort, den man betritt und dann die Tür schließt und dann nicht mehr gesehen wird, richtig? Sondern man ist im Freien, dann ist quasi, stellt sich die Frage, erstens, wann entkleidet man sich und ab wann gilt denn der Ort als die Stelle, an der man das Geschäft verrichtet, wenn man den Dua auch spricht, Allahumma ya'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, richtig? Und dann sagen die Gelehrten, manche von ihnen sagen, sobald du die Stelle erreicht hast, wo du dein Geschäft verrichten möchtest, und noch genauer sagen wir, den Dua sprichst du, bevor du dich entkleidest, richtig? Und entkleiden tust du dich auch erst, wenn du dich dem Boden näherst. All dies, damit deine Aura möglichst wenig sichtbar ist, im Gegensatz zu einer Person, die stehen würde. Wallahu a'lam. Es ist verhasst, beim Abort zu sprechen. طبعا das Wort verhasst ist immer der arabische Begriff für Karahia oder Makruh. Karahia ist eben die Tatsache, dass das Makruh ist. Und dieser Ausdruck im Arabischen ist allgemein. Also das ist nicht unbedingt der Ausdruck, den die Usul-Gelehrten meinen, wenn sie sagen, etwas ist Makruh im Sinne von, wenn du es tust, wirst du dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, aber es unterlassen ist besser. Nein, Makruh, es ist verhasst. Es kann sein, es ist verhasst. Besser, du sollst es unterlassen, aber wenn nicht, wirst du nicht sündigen. Oder es ist verhasst im Sinne von, es ist so sehr verhasst, dass du sündigst sogar, wenn du die Sache begehst. Das heißt, der Ausdruck ist allgemeiner, als dass man jetzt Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, in die Schuhe schieben kann, dass er der Meinung ist, es ist makruh und nicht haram ist. Das müssen wir berücksichtigen. Abu Sa'id, gemeint ist wohl Abu Sa'id Khudri, radiallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, zwei sollen nicht zum Abort gehen und miteinander sprechen, während ihre Schamteile entblößt sind, denn Allah azza wa jal verabscheut dies. Abu Dawud sagte, nur Ikrimah hat diese Überlieferung dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Tayyib. Aus diesem Hadith, entnehmen wir, die Regel oder die Anstandsregel, Benimmregel, dass man nicht auf dem Abort miteinander spricht, während man sein Geschäft verrichtet oder während die Schamteile entblößt sind, denn das ist ja, während man sein Geschäft verrichtet, denn Allah Azza wa Jalla verabscheut dies. Als Adab können wir auf jeden Fall danach handeln, das ist nicht das Problem. Allerdings weist Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala darauf hin, dass diese Überlieferung unauthentisch ist, denn er sagte, nur Ikrimah hat diesen Brief von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Und er will damit sagen, es gibt andere Überlieferer, die den gleichen Hadith überliefert haben. Allerdings haben sie das nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Und wenn es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zugeschrieben wird, dann ist natürlich auch darin keine Beweiskraft, keine Hujja, denn wir argumentieren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Erst recht, wenn es um Allah Azza wa Jal geht und was er liebt und was er verabscheut. Achtens, soll man während des Verrichtens der Notdurft einen Gruß erwidern? Ayaruddu salam wa huwa yabul. Ibn Umar radiallahu anhu ma sagte, ein Mann ging am Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam vorbei, während dieser urinierte. Er grüßte ihn, doch er sallallahu alaihi wa sallam erwiderte den Gruß nicht. Abu Dawud sagte, es ist unter anderem über Ibn Umar überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Tayammum vollzog und hiernach den Gruß des Mannes erwiderte. Aus diesem Hadith entnehmen wir grundsätzlich, dass es zur Vollkommenheit gehört, dass man, während man Allahs azza wa jal gedenkt, Wudu hat, die vollkommene Reinheit hat. Denn der Prophet alaihi wasallam hat den Gruß nicht erwidert, offensichtlich deswegen, weil er, a.s.w., nicht nur weil er gerade am Urinieren war, das würde die Bedeutung des vorigen Hadithes stärken, sondern auch, weil er nicht im Zustand der Reinheit, der großen und kleinen Reinheit war. Und der Beweis dafür ist die zweite Überlieferung, die eben Abu Dawud uns erwähnt hat, weil er sagte, dass der Prophet s.a.w. hinterher den Tayammum vollzogen hat und danach den Gruß des Mannes erwidert hat. Weil er hätte auch vor dem Tayammum schon wa alaikum salam sagen können, richtig? Hat er aber nicht gemacht. Und und das weist auch deutlich darauf hin, dass das Gedenken, und warum habe ich gesagt, Gedenken Allahs? Ja, weil das Sagen von Assalamu alaikum ist ein Gedenken Allahs, weil Assalam ist einer der Namen Allahs Azza wa Jal. Assalam kommt vom arabischen Verb Salima und Salima bedeutet verschont bleiben, unversehrt bleiben. Deswegen, wenn du jemandem, und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Unversehrte, subhanahu wa ta'ala, as-salam, und wird auch übersetzt mit der Friede, ne? Und auf jeden Fall wünschst du dir, dass dein Gegenüber, dass Allah mit ihm ist. Allah sei mit dir. Also es ist ein Gedenken Allahs, ein Dhikr. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wollte Allahs nicht gedenken, wenn er unrein war. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man Wudu haben soll, auch wenn man den Koran al-Karim nur lesen möchte, unabhängig davon, ob man ihn anfasst oder nicht, aber wenn man einfach nur den Koran lesen möchte, soll man auch den Wudu haben, das gehört zur Vollkommenheit. Auch wenn über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, dass er auch Koran gelesen hat, auch wenn er kein Wudu hatte, alaihi salatu wasalam, aber wir haben, wie gesagt, haben es gehört zur Vollkommenheit, sonst hätte er nicht diesen Grüßenden warten lassen, bis er den Tayammum vollzieht. Die Frage ist, wieso hat er den Tayammum vollzogen? Offensichtlich gibt also die Überlieferung gibt uns jetzt nicht her, ob Wasser zur Verfügung stand oder kein Wasser zur Verfügung stand. Aber wir können davon ausgehen, dass kein Wasser zur Verfügung stand, weil der Tayammum gemäß dem Koran Karim vollzogen wird, wenn man entweder kein Wasser hat oder Wasser zwar vorhanden ist, man es aber nicht verwenden kann. Und gerade in solch einer Situation, wenn es darum geht, den Gruß schnell zu erwidern, würde es nicht viel bringen, denn die Leute damals haben ja ihre Geschäfte außerhalb des Wohngebietes verrichtet, sind extra rausgegangen und haben ihr Geschäft verrichtet und dann sind sie zurückgekommen. Wenn jemand jetzt dort dir entgegnet und du sagst, ich gehe erstmal nach Hause und verrichte den Wudu und kehre dann zurück, um ihn zu begrüßen, ich glaube, das wäre des Guten zu viel. Und deswegen, damit eben der Gruß rechtzeitig noch erwidert werden kann, braucht man den Tayammum in diesem Fall. Das heißt, es geht also beim Tayammum, wie ich gesagt habe, nicht nur darum, dass ob es Wasser gibt oder keins gibt, es gibt auch die Frage, wo ist das Wasser? Wie lange brauche ich, um das zu holen? Habe ich da dort noch Zeit, das zu erledigen, was ich erledigen möchte, oder eben nicht? Denn Wasser gibt es immer irgendwo. Also wenn ich lang genug fahre in irgendeine Richtung, finde ich immer irgendwo mal Wasser. Aber die Frage ist, was ist das von einem verlangt? Mit Sicherheit nicht. Und es reicht, wenn man der Umgebung schaut, in der man sich befindet. Al-Muhajir ibn Qunfuth überliefert, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, während dieser urinierte. Er grüßte ihn, aber er sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß erst, nachdem er den Wudu durchgeführt hatte. Dann entschuldigte er sich bei ihm und sagte, ich mochte es nicht, Allahs azza wa jal in unreinem Zustand zu gedenken. Dieser Hadith bestätigt den vorangegangenen Hadith hier war anscheinend Wasser zur Verfügung, sie hat den Wudu vollzogen. Aber es ist auch hier wieder der Hinweis darauf, dass der Prophet a.s. Allahs nur in reinem Zustand gedenken wollte. Und deswegen, das ist eine Sunnah, auf die wir versuchen, nicht nur selbst zu achten, sondern auch andere Menschen zu trainieren, auf solche Sachen zu achten. Denn manche Leute haben eine Neigung zu sagen, da diese Sache keine Pflicht ist, da es nicht Pflicht ist, Wudu zu haben, um Koran zu lesen, mache ich es auch ohne. Nein, strebe nach Vollkommenheit, denn wenn du dich an deine Faulheit gewöhnst, verlässt du viele Sunnah-Handlungen. Und wenn du dich daran gewöhnst, die Sunnah-Handlungen umzusetzen, dann ist das ein Zeichen deines Erfolges, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Neuntens, Allahs in unreinem Zustand zu gedenken. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte Allahs in jedem Zustand zu gedenken. Dieser Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, wird nach einer Auslegung so verstanden, wie der Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala es offensichtlich meinte. Denn er hat ja gesagt, ich möchte jetzt euch sozusagen einen Beweis dafür bringen, dass man auch Allahs in unreinem Zustand gedenken darf, auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst Tayammum oder Wudu gemacht hat, richtig? So, die Frage ist aber, ist diese Überlieferung wirklich ein Beweis für das, was er gesagt hat? Manche Gelehrte wenden als Argument oder widersprechen an dieser Stelle und sagen, der arabische Ausdruck ala kulli ahyani, wie im Deutschen übersetzt richtig ist, in jedem Zustand, muss nicht die Zustände mit Wudu und ohne Wudu bedeuten, sondern es gibt noch andere Zustände. Es gibt den Zustand des Stehens, es gibt den Zustand des Sitzens, es gibt den Zustand des Liegens, es gibt den Zustand des Laufens, es gibt den Zustand des Reitens. Ja? Und das ist auch tatsächlich überliefert worden. Der Prophet a.s. was im Liegen vor dem Schlafen hat er Allahs gedacht. Wenn er zum Aufstehen wollte, hat er Allahs gedacht. Wenn er das Haus betreten hat, hat Allahs gedacht. Wenn er das Haus verlassen hat, hat Allahs gedacht. Das heißt, in all diesen Situationen, all diesen Zuständen hat er Allahs subhanahu wa ta'ala gedacht. Das heißt, dieser Hadith ist, um zu sagen, man darf Allahs Man darf den Koran Karim auch lesen im Zustand der Janaba. Das ist ein Problem, weil es andere Hadith gibt, die diesen widersprechen. Und dieser Hadith ist zu allgemein für diese konkrete Situation, die wir untersuchen wollen. Aber wie wir gesagt haben, wenn man im Zustand der großen Reinheit ist, nicht im Zustand der kleinen Unreinheit ist, sprich man hat kein Wudu, dann darf man Allahs gedenken und darf man auch den Koran Karim lesen. Das hat aber nicht mit dem Anfassen des Koran zu tun, das ist eine andere Thematik und andere Beweise. Zehntens, mit einem Ring, auf dem ein Dhikr steht, den Abort betreten. Es gibt manche Leute, sie haben einen Ring, wie unser Prophet a.s.w. hatte einen Ring, auf dem drauf steht Muhammad und Rasulullah. Und die Frage ist, wenn wir Allahs nicht gedenken sollen, während wir am Abort sind, denn der Prophet hat Allahs nicht gedacht, während er sein Geschäft verrichtet hat. Richtig? Jemand hat zu ihm gesagt, Assalamu alaikum, er hat nicht erwidert, wa alaikum assalam. Also es ist ein Beweis dafür, dass Allahs zu gedenken an einem Abort makruh ist, mindestens. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn man Allahs nicht verbal gedenkt, sondern mit einem Buch, das man in der Hand hat, wie ein Koran Karim oder ein Ring, auf dem ein Gedenken Allahs, ein Dhikr Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben steht, dann deswegen hat der Imam rahimahullah ta'ala diesen Hadith erwähnt. Er sagte, Anas radiallahu anhu sagte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Abort ging, nahm er seinen Ring ab. Dann sagt Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dieser Hadith ist Munkar. Bekannt ist, dass Ibn Jureyj über Ziyad ibn Sa'd, über Az-Zuhri, über Anas überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Ring aus Silber hatte und ihn später auszog. Der Fehler ist von Hammam und niemand überliefert dies außer Hammam. Das heißt, er will sagen, hier hat ein Überlieferer den Inhalt des Hadiths falsch verstanden und falsch weitergegeben. Es geht nicht darum, dass er jedes Mal vor dem Abort seinen Ring ausgezogen hat, sondern es geht vielmehr darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Silberring hatte und ihn später ausgezogen hat, unabhängig, hat überhaupt nicht mit der Thematik des Abortes zu tun. Das ist eine Sache. Munkar heißt grundsätzlich bei den Hadith-Gelehrten, das ist eine Form, der unauthentischen Hadithe, eine Form der Daif-Hadithe. Und manche definieren es noch genauer und sagen, Daif-Hadithe, an sich Daif-Hadithe, die authentischen Hadithen auch noch widersprechen. Ja? Er ist nicht nur Daif, sondern er widerspricht auch noch anderen authentischen Hadithen. Und hier sehen wir, Abu Dawud hat auch uns erklärt, inwiefern er widerspricht. Aber trotzdem müssen wir sagen, darf man nach dem Inhalt dieses Hadithes handeln? Selbstverständlich. Und das ist jetzt eine andere Angelegenheit. Das müssen wir mit Vorsicht genießen. Denn nicht, wenn ein Hadith daif ist, automatisch bedeutet es, dass du nicht nach dem Inhalt handelst. Weil der Inhalt des Hadithes, dass man Allahs nicht am Abort gedenken soll, aus dem kann ich sehr wohl ableiten, dass ich auch nichts zum Abort nehmen soll, auf dem Allahs, auf dem Dhikrullah geschrieben steht. Ja, weil das eine ist so ziemlich das gleiche wie das andere. Und deswegen nicht automatisch, wenn jemand sagt, der Hadith ist daif, heißt es, dass man nicht nach dem Inhalt des Hadithes handelt, denn der Inhalt kann durch andere Überlieferungen sehr wohl bestätigt worden sein, wie wir das vorhin auch schon gesehen haben. Und deswegen, das eine ist die Aufgabe des Hadith-Gelehrten, das andere ist eben die Aufgabe des Fiqh-Gelehrten, der den sogenannten Istinbat macht, das heißt, er versteht den Hadith so, wie er richtig zu verstehen ist. Elftens, sich vor dem Urin schützen. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging an zwei Gräbern vorbei und sagte, diese beiden werden bestraft und sie werden nicht aufgrund einer Sache bestraft, die zu vermeiden schwer gewesen wäre. Was diesen da angeht, so pflegte er sich nicht vor Urin zu schützen. Und was den anderen da angeht, so pflegte er Unruhe unter den Menschen zu stiften. Dann verlangte er nach einem feuchten Palmzweig und teilte ihn in zwei Teile. Dann pflanzte er den einen auf das eine Grab und den anderen auf das andere und sagte, auf dass sie ihnen die Strafe erleichtere, solange sie nicht trocknen. Dieser Hadith von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumah, in Bezug auf das Kapitel der Tahara weist darauf hin, dass das sich Reinigen vor materiellen Unreinheiten, Najasat, wie Urin, eine Pflicht eines Muslims ist, und das sich nicht zu reinigen, Gott bewahre, nicht zu den kleinen Sünden, sondern sogar zu den großen Sünden gehört. Das ist, und der Beweis dafür ist die Strafe, die ihm angedroht wird in seinem Grab oder die er erleidet in seinem Grab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen und bewahren. Die zweite Angelegenheit, dieser Hadith ist ein Beweis für unseren Glauben, versus der Glaube der Muslime, dass eben es ein Leben im Grab gibt. Und dieses Leben im Grab, die Art und Weise davon nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Aber tatsächlich gibt es eine Wonne und auch eine Strafe im Grab. Und das ist das sogenannte Barzach-Leben, an das die Muslime schon immer geglaubt haben. Und nur Leute, Gott bewahre, die vom Weg von Ahl Sunnah al-Jama'a abgeirrt sind, diese Sache leugnen. Mit seltsamen Argumenten wie, wir haben noch nie ein Grab geöffnet und gesehen, dass dort jemand bestraft wird. Das sind Angelegenheiten des Jenseits. Und die Angelegenheiten des Jenseits sind ja deswegen jenseitsliche Angelegenheiten, weil sie verborgen sind. Und die sind deswegen verborgen, weil das daran ja deine Prüfung liegt, ob du daran glaubst oder nicht. Insofern, wenn jeder sehen könnte, was im Jenseits geschieht, wo ist dann noch die Prüfung? Ja, wo ist dann noch die Prüfung? Insofern, der Prophet a.s.w. hat uns das mitgeteilt. Und dieser Hadith ist, wie wir sehen können, bei Bukhari und bei Muslim auch überliefert. Insofern glauben wir fest daran, weil er eben eine Aussage desjenigen ist, der von Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarungen erhält. Der nächste Punkt ist, dass er sagte, diese beiden werden bestraft, und das ist eine Information, ein Hinweis, ein Beweis dafür, dass es Wahi ist von Allah subhanahu wa ta'ala und dass die Sunna eine Eingebung ist von Allah azza wa jalla. Und sie werden nicht aufgrund einer Sache bestraft, die zu vermeiden schwer gewesen wäre. Was ist denn das Problem, wenn du dein Geschäft verrichtet hast, dass du Wasser benutzt oder Papier benutzt, um dich anständig zu reinigen? Das ist keine Angelegenheit, die schwer gewesen wäre, das zu vermeiden. Was diesen da angeht, so pflegte er sich nicht vor Urin zu schützen. Was den anderen da angeht, so pflegte er Unruhe unter den Menschen zu stiften. Gott bewahre, der Prophet ﷺ hat diese beiden Sachen gemeinsam erwähnt. Und das Unruhe stiften unter den Menschen ist, dass du dem einen etwas sagst, was der andere gesagt hat. Und dadurch eben Unruhe entsteht und Streit entsteht zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Gemeinschaften. Das ist ein Vergehen und eines der großen Sünden, mit Allah mich davor schützen und bewahren. Und das nennt man auf Arabisch Namima. Dann verlangte er nach einem feuchten Palmzweig und teilte ihn in zwei Teile. Dann pflanzte er den einen auf das eine Grab und den anderen auf das andere Grab und sagte, auf dass sie, aus dieser Aussage können wir folgende Thematik klären. Die Frage lautet nämlich, warum machen wir das nicht heute auch? Das ist, was viele Leute sagen und auch tatsächlich manche Leute machen. Sie sagen, wenn der Prophet a.s. auf Gräbern gepflanzt hat, damit diese Pflanzen oder diese Pflanze es den Leuten, die Strafe dadurch erleichtert wird in ihrem Grab, warum machen wir nicht auch wie die Juden und Christen und bepflanzen unsere Gräber? Und auf das es die Leute ihre Strafe im Grab erleichtert. Es gibt mehr als einen Hinweis aus diesem Hadith, dass das eben nicht der Fall ist. Also erstens einmal, wie ich vorhin erwähnt habe, der Prophet a.s. sagte, diese beiden da werden gerade bestraft. Das ist eine Information, die kann nur er wissen, a.s. Insofern, wer das heutzutage weiß, der soll sich melden. Okay? Das heißt, wenn du also nach dem Hadith handeln willst, dann brauchst du ja diese Information, dass diese Person gerade bestraft wird. Wenn sie nicht bestraft wird, was für einen Sinn macht es dann, darauf zu pflanzen? Das ist die erste Angelegenheit, der erste Hinweis in diesem Hadith. Könnte jemand argumentieren und sagen, es schadet ja nicht, ein paar Pflanzen mehr zu machen als zu wenig. Okay? Könnte ja jemand das argumentieren. Dann sagen wir als zweites Argument, der Prophet a.s. sagte am Ende des Hadithes, auf dass sie ihnen die Strafe erleichtere, solange sie nicht trocknen. Das heißt, die Pflanzen, diese Palmzweige, die er da gesät hat oder eingesteckt hat in die Erde. Die Frage ist, was ist denn danach passiert? Also wenn du einen Zweig nimmst und ihn in den Boden steckst, dann dauert das vielleicht einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage, drei Tage und schon ist diese Sache gegessen, yani, also schon ausgetrocknet, richtig? Tayyib. Warum hat das nicht dann weitergemacht? Ja? Warum hat der Prophet a.s.w. das nicht weitergemacht? Und das ist ein Hinweis darauf, dass eben das eine einmalige Angelegenheit war, eine Karama für eben diese Leute, die dort gerade eben verstorben sind und nicht für andere Leute gilt. Und sonst hätte er nämlich den Sahaba gesagt, pflanzt auf die Gräber. Das wäre eine einfache Angelegenheit, eine einfache Anordnung. Und die dritte Sache ist einfach, dass niemand unter den Sahaba, nach meinem Wissen, niemand unter den Sahaba das so verstanden hat, dass man eben über die Gräber pflanzt, damit eben die Leute, wie man sagt, ihre Strafe erleichtert wird. Ja? Also wenn die, und das, wir sagen ja immer, wir folgen dem Koran und der Sunna des Propheten, aber gemäß dem, wie die Leute es damals verstanden haben, wie die Sahabe es verstanden haben. Und wenn kein Sahabi verstanden hat, dass man nach diesem Hadith so zu handeln hat, dann was kommst du nach 1400 Jahren und versuchst du etwas Neues in die Religion einzuführen. Ibn Abbas sagt über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, er pflegte sich vor seinem Urin zu schützen. Muawiyah sagte fernhalten. Das heißt, es gibt drei oder mindestens drei sogar verschiedene Versionen. Einmal heißt es eben zu schützen, einmal fernzuhalten und so weiter. Abdurrahman ibn Hassana sagte, ich ging mit Amr ibn al-As zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam dann mit einem Schutzschild heraus, bedeckte sich damit und urinierte. Da sagten wir, schaut ihn euch an. Er uriniert so, wie eine Frau uriniert. Er hörte dies und sagte, wisst ihr nicht, was einem der Kinder Israels passierte? Wenn an ihrer Kleidung Urin kam, mussten sie den Teil, der vom Urin betroffen war, abschneiden. Jemand verbot dies dann den anderen und wurde deswegen im Grab bestraft. Abu Dawud sagte, Mansur berichtet diesen Hadith über Abu Wa'il, über Abu Musa wie folgt an ihrer Haut. Asim berichtet über Abu Wa'il, über Abu Musa, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wie folgt an ihren Körper. Dieser Hadith von Abdurrahman al-Hassana weist darauf hin, erstens, dass der Prophet alaihi salatu wassalam sich beschützt hat oder dass es die Blicke abgehalten hat von seinem Urinieren, dadurch, dass er eben ein Schutzschild bei sich gehabt hat, alaihi salatu wassalam. Er bedeckte sich damit und urinierte. Oder er bedeckte sich selbst und seine Kleider damit, während er sein Geschäft verrichtet hat, damit eben kein Urin an seine Kleider gelangt, alaihi salatu wassalam. Und daraufhin weist auch der weitere Verlauf des Hadithes hin. Und die Aussage, er uriniert so, wie eine Frau uriniert, kann bedeuten, wie es unten heißt, er sagte dies als Ausdruck der Verwunderung und nicht, um sich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lustig zu machen, denn dies ziehen sich nicht für einen Sahabi. Und der Grund, warum der Israelit bestraft wurde, wird auch in der Fußnote erwähnt, weil er sich selbst nicht daran hielt. Das heißt, der Israelit verbot ihnen, in solchen Kleidern zu beten, selbst aber schnitt er den verunreinigten Teil nicht ab. An dieser Stelle machen wir Stopp, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nächstes Mal machen wir bi'idhnillah mit dem 23. Hadith weiter. Allerdings nicht diese Woche, sondern voraussichtlich die Woche drauf, bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam.